Abschnitt 9 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fortsetzung der Aussage Walter Hartwrights, Teil 16. Die letzten Noten der Ouvertüre wurden gespielt und die Plätze im Parterre waren alle gefüllt, als Pesca und ich anlangten. Doch blieb noch reichlich Raum für uns in dem Stehplatze, der sich um das Parterre zog, genau der Ort, der für den Zweck, der mich in die Vorstellung führte, am geeignetsten war. Ich ging zuerst an die Barriere, welche uns von dem Sperrsitz trennte, und sah mich hier nach dem Grafen um. Er war nicht dort. Als ich zurück und im Stehplatze entlang ging, erblickte ich ihn im Parterre. Er hatte einen vortrefflichen Platz, ungefähr den 12. oder 14. vom Ende der Bank und nur 3 Reihen hinter den Sperrsitzen. Ich stellte mich genau in gerader Linie mit ihm auf und Pesca stand an meiner Seite. Der Professor wusste noch nichts von dem Zwecke, um dessen Willen ich ihn in das Theater gebracht, und war etwas erstaunt darüber, dass wir nicht näher zur Bühne herangingen. Der Vorhang ging in die Höhe und die Oper begann. Während des ganzen ersten Aufzuges blieben wir an unserem Platze. Der Graf war so sehr in die Musik und die Aufführung vertieft, dass er auch nicht einen zufälligen Blick in unsere Richtung warf. Keine Note von Donizettis reizender Musik entging ihm. Da saß er hoch über seine Nachbarn emporragend, indem er von Zeit zu Zeit lächelte und beifällig mit seinem großen Kopfe nickte. Wenn die Leute neben ihm beim Schlusse irgendeiner Arie applaudierten, worauf ein englisches Publikum stets versessen ist, ohne im geringsten auf die unmittelbar sich anschließende Musik des Orchesters Rücksicht zu nehmen, schaute er sich mit einer Miene mitleidiger Gegenvorstellung nach ihnen um und hielt eine Hand mit einer Bewegung wie höflicher Bitte in die Höhe. Bei den feineren Gesangsstellen und den zarteren Musikphrasen, welche von anderen nicht applaudiert wurden, schlugen seine dicken Hände, die mit makellos sitzenden schwarzen Handschuhen bekleidet waren, sanft zum Zeichen der fein gebildeten Schätzung eines musikalischen Mannes ineinander. Bei solchen Gelegenheiten summte sein sanfter Beifall »Bravo, brava«, wie das Schnurren einer großen Katze durch die Stille. Seine unmittelbaren Nachbarn, derbe, frische Landleute, die sich erstaunensvoll im modischen London sonnten, begannen seinem Beispiele zu folgen. Mancher Ausbruch des Beifalls ging an diesem Abende im Parterre von dem sanften Zusammenschlagen der schwarz behandschuhten Hände aus. Jenes Menschen gefräßige Eitelkeit verschlang diesen seiner kritischen Überlegenheit gezollten Tribut mit einem Anscheine des größten Hochgenusses. Ein Lächeln nach dem anderen schwebte über sein dickes Gesicht. Er schaute während der Pausen in der Musik in heiterer Zufriedenheit mit sich selbst und seinen Nebenmenschen um sich. »Ja, ja, diese barbarischen Engländer lernen etwas von mir. Hier, dort, überall bin ich Fosco, ein Einfluss, den man fühlt, ein Mann, der über alle erhaben steht.« Falls je ein Gesicht gesprochen hat, so sprach das seinige jetzt, und jenes waren seine Worte. Der Vorhang fiel nach dem ersten Akte und das Publikum stand auf, um sich umzuschauen. Dies war der Zeitpunkt, auf den ich gewartet hatte, der Augenblick, wo ich sehen wollte, ob Pesca ihn kenne. Er erhob sich mit den übrigen und schweifte großartig mit seinem Opernglase über die Inhaber der Logen hin. Zuerst hatte er den Rücken uns zugewandt, bald aber drehte er sich herum und betrachtete die Logen über uns, wobei er für ein paar Minuten sich seines Glases bediente. Dann nahm er es hinweg, fuhr jedoch fort, hinaufzublicken. Dies war der Augenblick, den ich wählte, Pescas Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, da jetzt sein ganzes Gesicht voll nach uns gewendet war. »Kennst du den Mann da?« frug ich. »Welchen Mann, lieber Freund?« »Den großen, korpulenten Mann, der dort mit dem Gesicht uns zugewandt steht.« Pesca erhob sich auf seine Fußspitzen und sah sich den Grafen an. »Nein«, sagte er, »der dicke Mann ist mir unbekannt. Ist er berühmt? Warum zeigst du ihn mir?« weil ich besondere Gründe habe zu wünschen, etwas über ihn zu erfahren. Er ist ein Landsmann von dir und heißt Graf Fosco. Kennst du den Namen?« »Nicht im geringsten, Walter. Der Name sowohl wie der Mann ist mir fremd.« »Bist du ganz sicher, dass du ihn nicht kennst? Sieh ihn noch einmal an, recht aufmerksam. Ich will dir, wenn wir das Theater verlassen, sagen, weshalb mir so sehr daran liegt. Warte, lass mich dir hier hinaufhelfen, damit du ihn besser siehst.« Ich half dem kleinen Mann auf die Kante der Plattform steigen, auf der sich die Parterre-Sitze befinden. Hier war ihm seine kurze Gestalt kein Hindernis. Er konnte über die Köpfe der Damen hinwegsehen, die am äußeren Ende der Bank saßen. Ein schlanker, blondhaariger Mann, den ich bisher nicht bemerkt hatte, ein Mann mit einer Narbe auf seiner linken Wange, schaute Pesca aufmerksam an, als ich ihn auf die Plattform stellte, und dann, der Richtung von Pescas Augen folgend, blickte er den Grafen noch aufmerksamer an. Vielleicht hatte er unsere Unterhaltung gehört und dieselbe hatte, wie ich mir vorstellte, seine Neugierde erregt. Unterdessen heftete Pesca seine Blicke aufmerksam auf das große, lächelnde Gesicht, das ihm gerade gegenüber ein wenig aufwärts gekehrt war. »Nein«, sagte er, »ich habe diesen großen, dicken Mann in meinem ganzen Leben noch nie mit meinen zwei Augen erblickt.« Während er sprach, blickte der Graf herunter nach den Parterre-Logen hinter uns zu. Die Blicke der beiden Italiener begegneten sich. Im Augenblick vorher war ich nach Pescas wiederholter Versicherung überzeugt gewesen, dass er ihn nicht kannte. Im Augenblick nachher war ich ebenso fest überzeugt, dass der Graf Pesca kannte. Ihn kannte und, was noch seltsamer war, ihn zugleich fürchtete. Die Veränderung, die mit dem Gesichte des Schurken vorging, war nicht zu verkennen. Die bleierne Blässe, die sich in einer Sekunde über sein gelbes Antlitz zog, das plötzliche Erstarren all seiner Züge, das verstohlene Forschen seiner kalten grauen Augen, die stille Unbeweglichkeit seines ganzen Körpers, alles dies sprach deutlich genug. Eine tödliche Furcht hatte ihn an Leib und Seele ergriffen, und sein Erkennen Pescas war die Ursache derselben. Der schlanke Mann mit der Narbe auf der Wange stand noch immer neben uns. Er hatte anscheinend seinen Schluss aus der Wirkung gezogen, die Pescas Anblick auf den Grafen gemacht, wie ich den meinigen. Er war ein stiller, gentlemanisch aussehender Mann, dem Anscheine nach ein Ausländer, und sein Interesse an unserem Verfahren drückte sich durchaus nicht auf beleidigende Weise aus. Was mich selbst betrifft, so war ich so erstaunt über die Veränderung in des Grafen Gesicht und über die so ganz unerwartete Wendung der Ereignisse, dass ich nicht wusste, was ich zunächst tun oder sagen sollte. Pesca rief mich zu mir selbst zurück, indem er an seinen früheren Platz an meiner Seite zurücktrat und zuerst widersprach. »Wie der dicke Mann glotzt«, rief er aus. »Glotzt er mich an? Bin ich etwa berühmt? Wie kann er mich kennen, wenn ich ihn nicht kenne?« Ich heftete meine Augen noch immer fest auf den Grafen. Ich sah, wie er sich zum ersten Male wieder bewegte, als Pesca herabstieg, und zwar so wandte, dass er den kleinen Mann an seinem niedrigen Platze nicht aus dem Gesicht verlor. Ich war neugierig zu sehen, was sich ereignen würde, wenn sich Pescas Aufmerksamkeit von ihm abzöge, und frug deshalb Pesca, ob er unter den anwesenden Damen in den Logen einige seiner Schülerinnen sehe. Pesca erhob augenblicklich sein großes Opernglas und schweifte langsam mit demselben über den oberen Teil des Theaters hin, indem er mit der größten Gewissenhaftigkeit nach Schülerinnen suchte. So wie er sich auf diese Weise beschäftigt zeigte, wandte der Graf sich um, ging an den Personen vorüber, die auf der entgegengesetzten Seite von dem Platze, an dem er stand, saßen, und verschwand in der Mittelpassage des Parterres. Ich fasste Pesca am Arm und zog ihn zu seinem unaussprechlichen Erstaunen mit mir nach dem Hintergrunde des Parterres herum, um den Grafen abzufassen, ehe er an die Tür würde gelangen können. Ziemlich zu meinem Erstaunen eilte der schlanke Mann uns voraus, indem er einem Aufenthalter aus dem Wege ging, der dadurch verursacht wurde, dass einige Personen auf unserer Seite ihre Plätze verließen, wodurch Pesca und ich verhindert wurden, unseren schnellen Lauf fortzusetzen. Als wir in der Vorhalle anlangten, war der Graf verschwunden und der Ausländer mit der Narbe ebenfalls. »Komm nach Hause«, sagte ich, »komm nach Hause, Pesca, nach deiner Wohnung. Ich muss allein mit dir sprechen, und zwar sofort.« »Güte, du meine Güte«, rief der Professor in einem Zustande des beispiellosen Erstaunens aus, »was in aller Welt ist los?« Ich schritt schnell dahin, ohne zu antworten. Die Umstände, unter welchen der Graf das Theater verlassen, brachten mich auf den Gedanken, dass seine unbegreifliche Sorge, Pesca zu entwischen, ihn noch zu ferneren, äußersten Mitteln schreiten lassen möge. Er konnte, indem er London verließe, auch mir entwischen. Ich zweifelte an der Zukunft, falls ich ihm nur einen Tag der Freiheit ließe, um nach Gefallen zu handeln. Und ich zweifelte an dem Ausländer, der uns vorausgeeilt und den ich im Verdacht hatte, dass er ihm absichtlich hinausgefolgt war. Unter diesem doppelten Argwohne brauchte ich nicht lange Zeit, um Pesca mit dem bekannt zu machen, was ich wollte. Sobald wir allein in seinem Zimmer waren, vermehrte ich seine Verwirrung und sein Erstaunen noch um das Hundertfache, indem ich ihm ebenso deutlich, wie ich es hier beschrieben, auseinandersetzte, welchen Zweck ich im Auge habe. »Lieber Freund, was kann ich tun?« rief der Professor, indem er mir mit kläglicher Miene beide Hände entgegenstreckte. »Teufel zum Teufel! Wie kann ich dir helfen, Walter, wenn ich den Mann nicht kenne?« »Er kennt dich. Er fürchtet dich. Er hat das Theater verlassen, um dir zu entgehen. Pesca, es muss ein Grund dafür vorhanden sein. Schau in dein eigen Leben, ehe du nach England kamst, zurück. Du verließest Italien, wie du mir selbst gesagt hast, aus politischen Gründen. Du hast dieser Gründe niemals gegen mich Erwähnung getan, und ich frage auch jetzt nicht nach ihnen. Ich bitte dich nur, deine Erinnerungen zu wecken und zu sagen, ob dir dabei nicht eine Ursache einfällt für das Entsetzen, das dein Anblick jenem Manne verursachte. Zu meinem unaussprechlichen Erstaunen brachten diese harmlosen Worte genau dieselbe Wirkung auf Pesca hervor, die Pescas Anblick auf den Grafen gehabt hatte. Das rosige Gesicht meines kleinen Freundes wurde in einem Augenblicke kreideweiß und er zog sich am ganzen Leibe zitternd langsam von mir zurück. »Walter«, sagte er, »du weißt nicht, was du verlangst.« Er sprach flüsternd und sah mich an, als ob ich ihm plötzlich eine von uns beiden drohend verborgene Gefahr gezeigt hätte. In weniger als einer Minute war er so verschieden von dem fröhlichen, lebhaften, drolligen Mann meiner früheren Erfahrung geworden, dass ich, falls er mir in diesem Zustande auf der Straße begegnet wäre, ihn sicher nicht erkannt hätte. »Vergib, falls ich dich unabsichtlich erschreckt und dir Schmerz verursacht habe«, sagte ich, »bedenke, welch bitteres Unrecht meine Frau vom Grafen Fosco erfahren hat. Bedenke, dass dies Unrecht niemals wieder gut gemacht werden kann, falls ich nicht die Mittel in meine Gewalt bekomme, ihn zu zwingen, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ich sprach in Ihrem Interesse, Pesca. Ich bitte dich nochmals, mir zu vergeben. Weiter kann ich nichts sagen.« Ich stand auf, um zu gehen. Er hielt mich zurück, ehe ich bis zur Tür war. »Warte«, sagte er, »du hast mich vom Kopf bis zu den Füßen erschüttert. Du weißt nicht, wie und warum ich mein Vaterland verlassen. Lass mich Fassung gewinnen, lass mich nachdenken, wenn ich kann.« Ich kehrte an meinen Platz zurück. Er schritt auf und ab und sprach unzusammenhängend in seiner eigenen Sprache zu sich selbst. Nachdem er einige Male auf- und abgegangen, kam er plötzlich zu mir heran und legte seine kleinen Hände mit einer seltsamen Innigkeit und Feierlichkeit auf meine Brust. »Bei deinem Leben und deiner Seele, Walter«, sagte er, »gibt es keine andere Art und Weise, diesen Mann zu fassen, als den zufälligen Weg durch mich?« »Keine andere«, entgegnete ich. Er verließ mich wieder, öffnete die Zimmertür, blickte vorsichtig in den Korridor hinaus, schloss die Tür wieder und kam zurück. »Du hast dir das Recht über mich gewonnen, Walter«, sagte er, »an dem Tage, wo du mir das Leben rettetest. Es gehörte von jenem Augenblicke an dir, falls es dir gefiele, es zu nehmen. Nimm es jetzt, ja, ich meine, was ich sage. Meine nächsten Worte werden, so wahr ein Gott über uns ist, mein Leben in deine Hände geben.« Sein Zittern und der Ernst, mit dem er diese merkwürdigen Worte sagte, brachten in mir die Überzeugung hervor, dass er die Wahrheit sprach. Erinnere dich an dies, fuhr er fort, indem er in der Heftigkeit seiner Aufregung seine Hand gegen mich schüttelte. Ich halte in meinem eigenen Geiste keinen Faden zwischen jenem Manne, Fosco, und der Vergangenheit, die ich um deinetwillen mir zurückrufen will. Falls du den Faden findest, so behalte ihn für dich. Sage mir nichts auf meinen Knien, bitte, und beschwöre ich dich, lass mich in Unkenntnis, lass mich in Blindheit über die ganze Zukunft, wie ich es jetzt bin. Er sprach noch ein paar hastige, unzusammenhängende Worte und schwieg wieder. Ich sah, dass die Anstrengung, sich bei einer Gelegenheit, die zu ernster Natur war, um ihm den Gebrauch der drolligen Ausdrücke und Wendungen seines gewöhnlichen Wörterverzeichnisses zu gestatten, auf Englisch auszudrücken, noch bedeutend die Schwierigkeiten vergrößerte, die er überhaupt dabei fühlte, mit mir zu sprechen. Da ich in der ersten Zeit unseres vertrauten Umganges gelernt hatte, seine Sprache zu lesen und zu verstehen, wenngleich nicht zu sprechen, schlug ich ihm jetzt vor, sich seiner Muttersprache zu bedienen, während ich etwaige Fragen auf Englisch an ihn richten würde. Er ging hierauf ein. In seiner wohlklingenden Sprache, wobei seine heftige Bewegung sich in dem fortwährenden Arbeiten seiner Züge, in der Wildheit und Hass seiner ausländischen Gebärden, nie aber in lauteren Tönen verriet, hörte ich jetzt die Worte, welche mich für den letzten Kampf waffneten, der mir in diesen Blättern zu berichten übrig bleibt. Anmerkung des Autors. Es ist nicht mehr als billig, hier zu erwähnen, dass ich das, was Pesca mir mitteilte, mit den sorgfältigen Weglassungen wiederhole, welche die ernste Natur des Gegenstandes und mein eigenes Pflichtgefühl gegen meinen Freund von mir verlangen. Meine ersten und letzten Verheimlichungen dem Leser gegenüber sind diejenigen, welche die Vorsicht in diesem Teile der Erzählung unbedingt nötig macht. Ende der Anmerkung. Du weißt nichts von meinen Beweggründen, um deren Willen ich Italien verließ, begann er, ausgenommen, dass sie politischer Art waren. Wären es Verfolgungen von Seiten meiner Regierung gewesen, die mich nach diesem Lande trieben, so würde ich diese Gründe weder dir noch sonst jemandem verschwiegen haben. Ich habe sie verschwiegen, weil keine Regierungsbehörde das Urteil meiner Verbannung ausgesprochen hat. Du hast von den politischen Vereinigungen gehört, Walter, welche sich in jeder großen Stadt des Festlandes von Europa verstecken? Zu einer dieser Gesellschaften gehörte ich in Italien und gehöre ich noch jetzt in England. Als ich nach diesem Lande kam, geschah es auf Befehl meines Vorgesetzten. Ich war in meiner Jugend zu diensteifrig und lief Gefahr, mich und andere dadurch zu kompromittieren. Aus diesem Grunde erhielt ich Befehl, nach England auszuwandern und zu warten. Ich wanderte aus und ich habe gewartet und ich warte noch jetzt. Morgen schon kann ich fortgerufen werden, doch ist es mir einerlei. Ich bin hier, ernähre mich durch Unterricht und kann warten. Ich breche keinen Eid. Du sollst sogleich hören, warum. Indem ich meine Mitteilung durch Nennung des Namens der Gesellschaft, zu der ich gehöre, vollständig mache. Alles, was ich tue, ist, dass ich mein Leben in deine Hände gebe. Falls je ein Mensch erfährt, dass das, was ich dir jetzt sagen werde, über meine Lippen gekommen ist, bin ich, so wahr wir hier sitzen, des Todes. Er flüsterte mir die nächsten Worte ins Ohr. Ich bewahre das Geheimnis, welches er mir auf diese Weise mitteilte. Der Bund, zu welchem er gehörte, wird für den Zweck dieser Erzählung hinlänglich individualisiert sein, wenn ich ihn bei den wenigen Gelegenheiten, in welchen es notwendig sein wird, seiner zu erwähnen, die Verbindung nenne. Der Zweck der Verbindung, fuhr Pesca fort, ist ganz einfach derselbe, den andere Gesellschaften dieser Art im Auge haben. Der Sturz der Tyrannei und die Behauptung der Rechte des Volks. Die Grundsätze dieser Verbindung sind zweierlei Art. Solange eines Mannes Leben nützlich oder auch nur harmlos ist, hat er das Recht, dasselbe zu genießen. Sobald aber sein Leben dem Wohlergehen seiner Mitmenschen entgegentritt, hat er dies Leben verwirkt und es ist nicht allein kein Verbrechen, sondern ein positives Verdienst, ihn desselben zu berauben. Es liegt mir nicht ob zu sagen, in welchen furchtbaren Verhältnissen des Druckes und der Tyrannei diese Gesellschaft ihren Ursprung hatte. und es liegt euch nicht ob, euch Engländern, die ihr eure Freiheit vor so langer Zeit erranget, dass ihr ganz bequem vergessen habt, wie viel Blut ihr dabei vergossen und zu welchen äußersten Mitteln ihr dabei geschritten. Es liegt euch nicht ob zu sagen, wie weit die schlimmste aller Erbitterungen die bis zum Wahnsinne gereizten Männer einer tyrannisierten Nation fortreißen darf. Das Eisen, das in unsere Seelen gedrungen, ging zu tief, als dass ihr es finden könntet. Lasst den Flüchtling zufrieden, lacht über ihn, misstrauet ihm, verwundert euch über das geheime Wesen, das zuweilen unter der alltäglichen Respektabilität und Ruhe eines Mannes wie ich zuweilen unter der Armut und entsetzlichen Unsauberkeit von Männern schlummert, die weniger glücklich, weniger schmiegsam und weniger geduldig sind als ich. Aber richtet uns nicht. Zur Zeit eures ersten Karl hättet ihr uns vielleicht Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber jetzt hat der lange Genuss eurer eigenen Freiheit euch unfähig gemacht, sie uns angedeihen zu lassen. Alle die tiefsten Gefühle seiner Natur schienen sich in jenen Worten Luft zu machen. Zum ersten Male in unserem Leben schüttelte er mir sein ganzes Herz aus, aber noch immer in leisen Tönen. Seine Furcht vor der entsetzlichen Offenbarung, die er mir machte, verließ ihn keinen Augenblick. »Bis hierher«, fuhr er fort, »erscheint dir die Gesellschaft wie jede andere Gesellschaft. Ihr Zweck ist, eurer englischen Ansicht nach, Anarchie und Revolution. Sie nehmt das Leben eines schlechten Fürsten oder eines schlechten Ministers, als ob der eine und der andere gefährliche, wilde Tiere wären, die bei der ersten Gelegenheit erschossen werden müssten. Ich gebe dies zu, aber die Gesetze der Verbindung sind von allen anderen Gesellschaften der Welt verschieden. Die Mitglieder sind einander nicht bekannt. Es ist ein Präsident in Italien und es sind Präsidenten im Auslande. Jeder derselben hat seinen Sekretär. Die Präsidenten und Sekretäre kennen die Mitglieder, aber die Mitglieder unter sich sind einander alle fremd, bis ihr Vorgesetzter es in der politischen Notwendigkeit der Zeit oder der privaten Notwendigkeit der Gesellschaft für nötig erachtet, sie miteinander bekannt zu machen. Unter solchem Schutze bedarf es keines Eides bei der Aufnahme. Wir sind mit der Verbindung durch ein geheimes Zeichen identifiziert, das wir alle tragen und bis ans Ende unseres Lebens tragen. Wir haben Befehl, unseren gewöhnlichen Geschäften nachzugehen und uns viermal des Jahres für den Fall, dass man unserer Dienste bedürfte, bei dem Präsidenten oder dem Sekretär zu melden. Wir sind gewarnt, dass, falls wir die Verbindung verraten oder ihr schaden, indem wir anderen Interessen dienen, wir nach den Gesetzen der Verbindung sterben müssen, durch die Hand eines Fremden, der vielleicht vom anderen Ende der Welt herkommt, um den Schlag zu führen, oder durch die Hand unseres eigenen Herzensfreundes, der uns unbekannt während all der langen Jahre unseres vertrauten Umganges ein Mitglied gewesen sein mag. Zuweilen wird der Tod verschoben, zuweilen aber folgt er dem Verrater auf dem Fuße nach. Unsere erste Sache ist, zu warten, zu verstehen. Die zweite, zu gehorchen, wenn der Befehl kommt. Einige von uns mögen ihr Leben lang warten und nicht gebraucht werden. Andere wieder mögen vielleicht schon am Tage ihrer Aufnahme zum Werke oder zur Vorbereitung zum Werke gerufen werden. Ich selbst, der leichte, fröhliche kleine Mann, den du kennst und der aus freiem Antriebe kaum mit einem Taschentuche die Fliege von seinem Gesichte verjagen mag, ich trat in meiner Jugend unter so furchtbarer Aufreizung, wie ich sie dir nicht beschreiben will, durch einen Impuls in die Verbindung ein, wie ich mich durch Impuls hätte töten mögen. Jetzt muss ich in ihr verbleiben. Sie hält mich bis zu meinem Tode gefasst, wie ich auch immer jetzt in meinen verbesserten Umständen und meiner ruhigeren Männlichkeit über sie denken mag. Als ich noch in Italien war, wurde ich zum Sekretär erwählt und alle Mitglieder jener Zeit, die angesichts des Präsidenten gebracht wurden, auch mir vorgestellt. Ich fing an, ihn zu verstehen. Ich sah das Ende seiner außerordentlichen Mitteilung. Er schwieg einen Augenblick, mich aufmerksam beobachtend, bis er offenbar erraten, was in mir vorging. »Du hast bereits deinen Schluss gezogen«, sagte er, »ich lese es in deinem Gesichte, sage mir nichts. Behalte das Geheimnis deiner Gedanken für dich. Lass mich dies eine letzte Opfer meiner selbst für dich machen und dann von diesem Gegenstande auf immer schweigen.« Er machte mir ein Zeichen, nicht zu sprechen, stand auf, zog seinen Rock aus und krempte den linken Ärmel seines Hemdes um. »Ich versprach dir, dass diese Mitteilung eine vollständige sein solle«, flüsterte er dicht an meinem Ohre, während er mit den Augen aufmerksam die Tür bewachte. »Was auch danach kommen möge, du sollst mir nicht den Vorwurf zu machen haben, dass ich dir irgendetwas verschwiegen hätte, was dir für deinen Zweck notwendig zu wissen war. Ich habe gesagt, dass die Verbindung ihre Mitglieder durch ein Zeichen identifiziert, welches mit ihnen in das Grab geht. Sieh her, dies ist die Stelle und dies das Zeichen.« Er erhob seinen entblößten Arm und zeigte mir hoch im Oberarme und auf der Innenseite eine Brandmarke, die tief ins Fleisch gebrannt und von heller Blutfarbe war. Ich enthalte mich, die Devise dieser Brandmarke zu beschreiben. Genüge es zu sagen, dass dieselbe in runder Form und so klein war, dass eine Schillingsmünze sie vollkommen bedeckt hätte. »Ein Mann, der dies Zeichen auf dieser Stelle eingebrannt trägt«, sagte er, seinen Arm wieder bedeckend, »ist ein Mitglied der Verbindung. Ein Mann, welcher der Verbindung falsch geworden, wird früher oder später von den Präsidenten oder Sekretären entdeckt werden, welche ihn kennen. Und ein Mann, der von den Vorgesetzten als Verräter entdeckt worden ist, ist tot. Kein menschliches Gesetz kann ihn schützen. Bedenke, was du gesehen und gehört hast. Ziehe deine Schlüsse und handle, wie du willst. Aber um Gottes Willen, was du auch entdecken mögest, was du auch tust, sage mir nichts. Lass mich von einer Verantwortlichkeit frei bleiben, an die zu denken mich schaudern macht und die, wie ich in meinem Gewissen überzeugt bin, jetzt noch nicht meine Verantwortlichkeit ist. Zum letzten Male sage ich es, bei meiner Ehre als Gentleman, bei meinem Eide als Christ, falls der Mann, den du mir in der Oper bezeichnetest, mich kennt, so ist er so verändert oder so verstellt, dass ich ihn nicht kenne. Ich weiß nichts von seinen Handlungen oder Absichten in England. Ich habe ihn nie gesehen, habe nie, soviel ich weiß, vor heute Abend seinen Namen gehört. Ich sage weiter nichts. Verlasse mich eine Weile, Walter. Ich fühle mich überwältigt durch das, was sich zugetragen hat, erschüttert durch das, was ich dir mitgeteilt habe. Lass mich versuchen, wieder der Alte zu werden, ehe wir wieder zusammenkommen.« Er sank auf seinen Stuhl und sich von mir abwendend, barg er sein Gesicht in seinen Händen. Ich öffnete leise die Tür, um ihn nicht zu stören, und sprach ein paar Abschiedsworte mit leiser Stimme, so dass er sie hören konnte oder nicht, wie er wollte. »Ich will die Erinnerung an heute Abend in der tiefsten Tiefe meines Herzens bewahren«, sagte ich. »Du sollst niemals bereuen, mir dein Vertrauen geschenkt zu haben. Darf ich morgen zu dir kommen? Darf ich schon um 9 Uhr zu dir kommen?« »Ja, Walter«, entgegnete er, mich liebevoll anblickend und wieder Englisch sprechend, wie wenn es jetzt sein größter Wunsch sei, zu unseren früheren Beziehungen zueinander zurückzukehren. »Komm zu meinem kleinen Frühstück, ehe ich zu meinen Schülern gehe.« »Gute Nacht, Pesca.« »Gute Nacht, lieber Freund.« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. Februar 2024.